Lektion 3. Übung C4. Hören Sie ein Interview mit Herrn Shahin. Teil 1. Guten Morgen, Herr Shahin. Sie leiten das Unternehmen Santex Moden in Aachen, ein großes Unternehmen mit insgesamt mehr als 9000 Beschäftigten hier in Deutschland und in der Türkei. Wie viele Deutsche arbeiten denn ungefähr für Sie? Also in Deutschland habe ich eine Unternehmensgruppe, wo insgesamt 1350 Mitarbeiter beschäftigt werden. Davon sind circa 1000 deutschstämmige Mitarbeiter. Mhm. Und in der Türkei? Haben wir ungefähr 8000 Mitarbeiter, überwiegend Türken. Da habe ich aber den einen oder anderen deutschen leitenden Mitarbeiter auch schon beschäftigt.